damals, wie gesagt, das große Glück, die Band dann auch noch hinterher zu erleben und mit ihnen zu sprechen. Diese Sendung bringen wir Ihnen heute. Das ist, was ich damals zusammengestellt hatte. Und wie gesagt, das ist schon einige Zeit her. Aber mir begegnete dann Per Pepper, das ist die Veranstaltungszeitschrift in Wiesbaden, diese Band bzw. diese Gesichter, die ich noch sehr gut kannte, von der Bühne her nämlich, die begegnete mir dann wieder. Und zwar, wie gesagt, mit einem Artikel, der damals dann geschrieben wurde von Daniel Holzer. Und die Kultband Mallet feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Da habe ich natürlich mich an das Interview und auch an unsere Sendung erinnert, die wir Ihnen damals im Radio gebracht haben und die ich natürlich hier noch für Sie parat habe. Rock Around Barock ist weitergelaufen und zwar sollte es noch bis Mitte 2020 weitergehen, im Theater Essen nämlich. Und dort hatte es natürlich weiterhin ganz riesengroße Erfolge. Wer ist Mallet? Mallet ist Manfred Dünzel, Gründer, der nach dem Abitur, er ist jetzt 61, und zwar hat er diese Band nach dem Abitur 1979 gegründet. Die große Feier fand 2019 statt, und zwar in der Gegend von Wiesbaden. Und das war am 24.08. Vielleicht waren Sie ja dabei oder vielleicht kennen Sie diese tolle Kultband, die sehr leutselig ist, sehr nett. Die Jungs sind sehr, sehr nett. Und seit 1994 sind sie zusammen, nämlich Manfred Dünzel hat zwar die Band gegründet, aber nach 11 Albumproduktionen und durch großes Glück, denn er hatte noch weitere Verpflichtungen. Man ging also nicht nur auseinander, sondern er musste weitermachen. Das erinnert mich so ein bisschen an Bab, denn da ist auch Wolfgang Niedecken einfach die Band selbst. Und wer da drumherum spielt, Wolfgang ist der Mittelpunkt und der Sänger. Und in diesem Falle ist Manfred Dünzel eben der Leadsänger und auch der Macher dieser Band. Und mit ihm zusammen seit 1994 die heutige Besetzung, nämlich Jürgen Rehberg und, oder Rehburg, jetzt muss ich selber gucken, aber Sie werden es nachher noch hören, denn Sie stellen sich ja noch im Interview vor, Mario Gerhards, und diese drei sind die Band Mallet. Manfred hat riesenlange Haare, also passt wirklich in diese richtige Altrock-Szene inzwischen, wie gesagt. Man hat die 60 überschritten, das heißt aber noch lange nicht aufhören, denn wir kennen ja viele andere Rockbands, die da noch kräftig weitermachen und wie gesagt auch mit Theater dann zusammenarbeiten. Und es gab noch eine zweite Theaterkooperation mit dem Hessischen Staatstheater, nämlich auch damals unter von Kaunberg, das hieß Cirque, Cirque du Rock oder so ähnlich, und da ging es, Cirque du Ballet, und da ging es auch um das Ballett und auch um die Musik von Mallet dann, die dann dabei waren. Ja, wie gesagt, ich traf sie, das muss so um die 2000 oder 2001 gewesen sein, und sie haben eigentlich das Größte in ihrer Karriere als dieses Rock Around Barock genannt, wo es also durch die ganze Geschichte der Musik, vor allem der Barocken bis zur Rockmusik geht. Und sie machen regelmäßig die European Bike Week in Kärnten, Österreich. Also das sind die großen Sachen, die Mallet macht, gehen aber auch nach Frankreich und an andere Orte spielen. Und ansonsten sind sie wirklich in Wiesbaden hochbekannt und sind mit Eigenkompositionen und mit Covers in Wiesbaden, also immer auf der Bühne. In dem Falle jetzt, wie gesagt, können Sie sie erleben, wenn Sie mal nachschauen unter www.mallet.de. Sie können auch Manfred schreiben, wenn Ihnen die Sendung gut gefallen hat. Erzählen Sie ihm, wir haben dich wiedergehört in der Deutschen Funksendung beziehungsweise im Kulturspiegel mit Susanne Nielsen. Damals haben Sie mit mir gesprochen und jetzt läuft die Sache im Internet weiter. Damals war es noch ein Live-Studio und eine Live-Show und jetzt, wie gesagt, haben wir sie aus der Konserve wieder geholt und können Sie sie immer wieder hören. Ja, ich danke natürlich dem Herrn Holzer für diesen schönen Artikel, den er geschrieben hat. Und vor allem bin ich froh, dass ich Ihnen das jetzt bringen kann, die Gruppe Mallet. Ein bisschen hören wir in die Musik rein, aber Sie können natürlich T-Shirts, Musik, alles Mögliche von der Band selber auf ihrer Webseite finden und natürlich auch, wie es weitergeht. Denn Mallet macht nur Zwischenstopp mit den 40 Jahren. Jetzt sind's 41 und Sie haben gut und dicke noch die 50 vor. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei dem Interview bzw. bei der Sendung. Da habe ich mit mehreren Leuten aus dem Zuschauerraum gesprochen. Vielleicht haben Sie es ja inzwischen noch die Möglichkeit, gibt es eine Verlängerung im Theater Essen im Ruhrpott, wo, wie gesagt, Rock Around Barock weiterhin gelaufen ist. Es war eine tolle, tolle Sache diesen Abend und man hat auch wirklich in den Gängen gerockt am Ende der Show. Und das wünsche ich Ihnen allen, dass Sie mit so viel Pep auch noch mit dabei sind. Und wenn Sie Kleine haben, die freuen sich ganz besonders. Also das ist was vom Enkel bis zum Großvater und vor allem für die alle dazwischen. So, und wie gesagt, ich bedanke mich auch bei Mallet selbst und vor allem beim Manfred, Jürgen und Mario für das nette Gespräch, was sie wirklich nach einem ziemlich anstrengenden Abend uns noch gewährt haben. So, viel Spaß bei der Sendung. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Schauen wir mal und hören Sie in die Band rein und hören Sie vielleicht auch mal in deren Musik rein, wenn Sie sie im Internet dann finden und vielleicht sogar kaufen. Im Moment ist es ganz, ganz wichtig, alle Künstler zu unterstützen. Und dafür sind wir ja besonders da. Ja, wenn man so durch Deutschland reist, da begegnen einem allerhand Menschen. Wenn Sie ins Theater gehen, treffen Sie diesen und jenen, vielleicht auch jemanden, den Sie kennen. Und in diesem Falle saß ich neben einer jungen Frau in einem Theaterstück, das nannte sich Rock Around Barock. Und das war nicht nur Theater, sondern vor allem Ballett und Gesang und ein Cembalo auf der Bühne und daneben eine Rockband. Und was soll man dazu sagen? Da geht es um das Publikum, das Sie sind, nämlich von alt bis neu und von jung bis alt. Und alle, die dieses Stück in den letzten 6 Jahren gesehen haben, sind begeistert. Und wenn Sie das Publikum gesehen hätten, das da von den Sitzen sprang und rockte am Ende des Stückes, dann wären Sie vielleicht mit aufgestanden und hätten da gleich mitgemacht. Da gehen Enkel hin, da gehen junge Leute hin, da gehen Leute ja zwischen 40 und 50 hin und da gehen auch die Omas und Opas mit. Und dieses Stück, wie gesagt, Rock Around Barock, ist ganz besonders und dazu habe ich eine junge Ballerina gefragt, was sie denn davon hält. Jetzt hier im Hessischen Staatstheater und Sie sind? Ich bin die Stella Monogenes und ich komme aus Wiesbaden. Ja, und Sie haben Verbindung zum Theater. Was ist Ihre Verbindung? Ja, genau. Also ich tanze auch. Ich mache Ballett am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Und was schauen wir uns gerade an? Wir schauen uns gerade Rock Around Barock an. Mhm. Das ist halt auch vom Ballett vom Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Und ich kenne das Ballett deswegen, weil ich hier im Haus selbst Ballett mache, also in der Ballettschule halt, von Ben van Kaufenberg, der die Schule leitet. Mhm. Schon seit langem? Oder der ist neu, haben Sie gesagt? Oder der ist neu? Ja, der? Also der ist nicht neu, der ist schon seit längerem da, seit ich glaube 8 Jahren oder wenn nicht sogar 1 oder 2 Jahre länger, ich weiß es nicht so genau. Und der hat jetzt seit 4, 5 Jahren diese Ballettschule und es bietet halt Kindern und auch Jugendlichen halt da zu trainieren und dann, wenn es möglich ist, auch selbst auf der Bühne halt zu stehen, bei Operetten. Beispiel, ja. Feuerwerk? Ja, oder Fledermaus oder je nachdem, was sonst halt auf dem Programm ist. Sind Sie im Moment dabei irgendwo? Bei Fledermaus bin ich dabei und bei seinem Ballett Carambolero. Mhm. Das ist halt, also ich bin da halt im Extraballett und da haben wir auch noch Möglichkeiten, da so kleinere Dinge halt zu tanzen oder zu machen. Schön, schön. Und jetzt ist hier ja viel Rock auch dabei und auch eine Band, die wie heißt die Band? Die heißt Mallet oder Mallet. Ja, und die sind also Wiesbadener. Das sind gebürtige Wiesbadener, ja, genau. Die gibt's schon lange? Die gibt's wohl schon lange. Die gibt's lange. Und die Zusammenarbeit mit dem Theater ist interessant. Ist das was? Das ist was Neues, nicht? Ich meine, so viele Bands sieht man hier eigentlich nicht auf der Bühne. Das ist mehr Klassik. Ja, eben. Also das ist wohl vor einiger Zeit auch so ins Leben gerufen worden. Die wollten zusammenarbeiten, halt etwas Klassisches und etwas Nicht-Klassisches, etwas Moderneres. Aha. Und ja, das war die erste Zusammenarbeit von den beiden, von Wiesbadener Ballett und Merley. Mhm. Und die haben jetzt noch ein zweites Stück mit denen. Das ist dieses Cirque du Ballet. Aha. Das ist dann auch halt so die Zirkuswelt sozusagen dargestellt, getanzt und auch mit Liedern von Mallet wieder. Aha. Also die komponieren auch selber? Ja, genau. Mhm. Das sind auch, ich glaube, es kommen jetzt auch noch im zweiten Teil Lieder von denen selbst. Denn jetzt war eben Moment, also von was war da Bach und frag mich also alles Mögliche querbeet, von, ja, auch Beatles. Auch ein bisschen und Jodeln haben wir gehört. Ja, genau. Und viel gelacht, ja. Und die Leute, die klatschen kräftig mit, ne? Also ja, aber, auf jeden ich meine, Fall. Jeder unter 16 auf jeden Fall. Ja. Jetzt wollen wir mal hören, ob wir nicht noch jemanden finden, der über 16 ist. Dass er uns, das heißt, wie alt sind Sie? Ich bin 26, ja, etwas also als älter. Studentin, das ist klar. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück beim Tanzen und vielleicht, dass Sie mal hauptberuflich auf der Bühne stehen. Ist das ein Wunsch? Ach ja, aber ich meine, ich bin ja Studentin eigentlich und ich denke, studieren ich werde eher... Studieren was ganz anderes? Ja, ich studiere was ganz was anderes. Denn? Ich mache Psychologie. Ja, dann könnte ich denen nichts helfen, wenn die nicht mehr tanzen können. Ja, mal schauen, wie es dann wird. Mal gucken. Ja. Gut, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. In Mallets Musik einführen und hier hat natürlich Tschaikowski Pate gestanden und es haben die Herren etwas abgewandelt und das werden Sie gleich sehen, das wird ganz schön schnell werden. Ja, Mallet, wer ist das? Wenn Sie sich die Webpage anschauen wollen, dann geht es um www.mallet.de, also eine deutsche Band. Und da haben wir Jürgen Rehberg, Lead Vocals, alle Gitarren, Percussion und Keyboards, Manfred Dünzel, Bassgitarre und Background Vocals und Mario Gerhards Drums und Percussion. Und diese Herren machen ganz schön viel tolle Musik. Und ich möchte Ihnen doch ein bisschen zeigen, was es sonst noch gibt. Und natürlich ist Mallet eine international ausgerichtete Band. Das heißt, nein, Tschaikowski, dabei bleibt es nicht, sondern es ist wirklich eine Rockband. Aber dazu kommen wir gleich. Vorher wollen wir noch ein paar Stimmen aus dem Publikum hören. Was haben diese Herren zu dem tollen, ja, dieser tollen Koproduktion sozusagen mit Klassik und Barock und ganz moderner Rockmusik gesagt, als ich sie in der Pause im Publikum traf. Sie sagen, Sie sind zum zweiten Mal in diesem... Sagen Sie mir mal, warum und sagen Sie mal, wer Sie sind. Sie können auch anonym bleiben, das ist ganz egal. Also wir heißen Koch und wir kommen hier aus der Nähe von Wiesbaden, aus Taunusstein. Ja, sind wir aber Wiesbadener. Wiesbaden, ja. Gehen regelmäßig ins Theater. Aha. Und haben uns das vor einem halben Jahr schon mal angehört. Ja. Fanden das so toll, dass wir sagen, da gehen wir mit unseren Kindern hin. Ja, und Ihre Kinder sind jetzt also auch schon, etwas älter. Das heißt, Sie sind damit zum zweiten Mal auch heute hier. Auch schön. Und Sie sind der Sohn dann? Schwiegersohn. Ja, er guckt so unglücklich. Aber Na, kein Herr Koch, auch. Ja. Nee, ein Bauer. Ein Herr Bauer. Mir gefällt es auch sehr gut. Ja, und also es ist für Sie das erste Mal. Ja, ja. Toll. Und was ist toll? Sagen Sie mir, was toll ist. Ja, der Wechsel zwischen Ruhe und Spannung, zwischen Harmonie und Aufregung. Aha. Ja, zwischen eben Ruhe und Anspannung. Findet man Sie auch in Rockkonzerten? Sind Sie ein Fan von Rockmusik? Gar nicht. Ja. Also die Klassik ist Ihnen lieber? Oder lieber, ja. Ja. Lieber ruhig und harmonisch. Aha. Und dann trotzdem der Rocksänger, das ist okay. Ja, kein Problem. Ja, das ist toll. Ja, spitze. Ja, schön. Ja, hat eine gute Stimme, also das muss man sagen. Ja, auch sein Song ist gut und die Aufbereitung, zum Beispiel von den Beatles-Sachen oder so. Oder nachher kommt noch Sailing von Rod Stewart. Haben Sie es schon erlebt? Nein. Das ist vor allem die Kombination mit dem Ballett. Zu tanzen mit dem Sail Away, das ist ganz bestimmt toll. Ja. Also das hört sich schon so toll an, ja. Ja, das war mein Gespräch mit dem Publikum und jetzt wollen wir mal hören, was Mallet sonst so bringt. Und hier geht es um Tanz. Natürlich nicht unbedingt der Tanz, der auf der Bühne ist, aber Tanz, jawohl. I'm in the spotlight every other night. I live my dream, stage is my life. I feel the power, then I hit the floor. Come on, see my dancer. Und das ist die Musik, die man dann auch klatschenderweise beklatscht hat. Ja, die jungen Leute ganz besonders haben sich natürlich gefreut, dass sie in der schönen Staatsoper mit der bildschönen Aufmachung dann auch mal eine Rockband auf der Bühne haben. Und ganz zum Schluss in dem Theater wurde es sehr ruhig. Da lief das Lied von Rod Stewart, Sailing, und dazu ein Tänzer, der an einem Segel hing und über die Bühne immer wieder abhob und wieder aufkam. Und das Segel wurde also weiß und rosa beschienen. Und Mallet im Hintergrund war ganz, ganz romantisch, kann man sagen. Wie gesagt, rocken können Sie viel und Ihr Fahrplan, Ihr Plan können Sie auf www.mallet erleben. Da sehen Sie, was die Jungs, die Wiesbadener Jungs da so bringen. Und da können Sie auch die ganze Geschichte der Band Mallet lesen. Und wir möchten uns dann noch mit anderen Klängen verabschieden, denn ich weiß, Sie sind nicht unbedingt Rockfans, aber wenn Sie es sind, dann merken Sie sich mal Mallet. Und wenn Sie mal im Wiesbadener Raum sind oder schauen Sie mal, wo sonst Mallet auftritt, bis nach Spanien jetzt, da können Sie einfach mal hin zu diesen Konzerten und sagen Sie einen schönen Gruß von der Deutschen Funksendung, denn diese Jungs sind große Klasse. Und hier habe ich ein Interview, das ich hinterher auf der Bühne mit Ihnen hatte. Und da wurde kräftig abgebaut. Abgebaut für den nächsten Gig. Also, hier ist die Gruppe Mallet. Hier mit einer schönen Band, die heißt, jetzt müsst ihr das sagen, denn da haben sie mal Lee. Eine schöne Band. Ja. Eine wunderschöne. Das ist gut, im Theater kommen wir immer unter die Maske, das ist immer ein bisschen schön. Ne? Ja, natürlich, klar. Ist man damit zufrieden? Ist das ein bisschen komisch, oder? Nee, wir machen das hier schon so lange. Ja, wie viele Jahre macht er das schon? Das Stück schon 6,5 Jahre. Toll. Klar, die Band gibt es seit 79. Und wie nennt ihr euch? Ist das nun Französisch oder ist das Deutsch? Nee, es ist Englisch. Mallet. Mallet, ja. Das ist von dem Ausdruck Saddle as a Flying Mallet. Ah so, okay. Das muss man dann wissen. Es gibt eine Lokomotive in Essen, die heißt Mallet. Mhm. Und es gibt natürlich auch einen Holzhammer, der heißt auch Mallet. Ja, das habe ich schon gedacht. Genau, dann haben Und jetzt sagt ihr mir mal, wie er heißt, damit die Leute es im Radio auch hören. Also ich bin der Mario und spiel Schlagzeug. Und spiel Schlagzeug. Und auch manchmal auf dem Kopf, habe ich gesehen. Manchmal auf dem Kopf, ja. Ich leider auf meinem. Ja, naja, das ist. Ich bin der Jürgen, spiele Gitarre und singe halt ein bisschen. Und bist Wiesbadener, oder nicht? Nein? Ein echter Wiesbadener. Ja, das glaube ich. Und du? Ja, ich komme auch aus Wiesbaden, heiße Manfred, spiele Bass und singe. Aha, und ihr habt jetzt heute Abend was gemacht? Ihr habt gespielt und gesungen, aber nicht so eure Sachen, sondern was anderes, nee, oder? Und ich war noch Eigenkompositionen dabei. Aha, aha. Tomorrow, I don't wanna be loved by you. Dann noch klar als Coversongs Beatles Medley, Sailing und so weiter und Judas Maccabeus und Händel. Aber warum? Weil es ein Ballett ist? Wo's von? Nein, in dem Stück geht es einfach so um die Zeitgeschichte der Musik. Geht halt so im Barock los und hört so im Hardrock auf und alles, was so zwischendurch gekommen ist, von folkloristischen Sachen über Flamenco. Und wie seid ihr dazu gekommen? Ja, 92, wie der Jürgen und ich damals mit Mallet in L.A. waren, da hat der Ballettdirektor vom Wiesbadener Staatstheater, der Ben van Kauenberg, ein Video von uns gesehen, fand es toll und hat dann irgendwie versucht, unsere Adresse rauszukriegen. Nach einem halben Jahr haben wir uns irgendwo getroffen in Wiesbaden und dann war das Baby geboren. Und seitdem läuft das und also die Leute gehen oft rein. Das ist gerade 40 Mal, ist jemand reingegangen? Ja, das ist ja ungefähr ein Großfahren. Wir sind genau über 40 Mal. Das Stück läuft jetzt bestimmt schon, das müsste schon über 100 haben jetzt. Also um nee, hat es nicht. Habe ich auch gesagt. Ich wurde vorhin eine Presse dann belehrt. Ja, mit Auslandsauftritten. Ja, also es sind knapp über 80 Naja, gut. Aber wir Richtung kriegen die 100 noch voll. Mhm. Sehr voll. Und ihr spielt also nicht nur in Wiesbaden, sondern überall? Deutschland, also teilweise in Spanien, Frankreich. Ich habe gehört, gerade Sevilla irgendwo ist, ja, kommt. Ja, ja. Und wie sieht das Leben sonst aus? Das macht ihr also hauptberuflich alle? Ja. Ja. Schon seit. Das ist ein Fulltime-Job. Wir haben nichts gelernt, von daher müssen wir das machen. Alle drei sind blöd. Das glaube ich nicht. Ja, ja, doch, wenn ich jahrelang am Kopf rumtrommeln, tut man ziemlich, da braucht man einen hohlen Kopf. Ja, ich höre das gerade, so ja, ja, ja. Hohle Stimme. Passt. Was noch interessant ist, dass das Stück wirklich jetzt schon, also über 6 Jahre fast immer ausverkauft ist. Absolut. Also phänomenal. Wir haben ja noch ein zweites Stück, das heißt Cirque du Ballet, das läuft auch schon 2,5 Jahre. Das läuft auch erfolgreich, vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie das, aber auch ein schönes Stück. Und jetzt wird Rock 2 geplant. Mhm. Gehe ich mal davon aus, dass er wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr Premiere ist. Mhm. Und in Toulouse, Frankreich, haben wir eine Hardrock-Version von Romeo und Julia gemacht, war auch sehr erfolgreich. Mhm. War das wieder mit Ballett auch? Oder? Ja, aber nicht mit dem Wiesbadener, sondern mit dem Ballett von Toulouse. Mhm. Mhm. Apropos, einen schönen Gruß von Michel, der Band von ich weiß. Und was ist die Zukunft für euch? Was wollt ihr machen? 100 Jahre Rock. Klar. Mick Jagger steht auch noch auf der Bühne. Naja, Mick Jagger ist. Solange es geht. Ja. Solange es die Gesundheit zulässt und auf jeden Fall. Was ist denn das Ungewöhnlichste, was hier passiert ist im Theater? Die Leute tanzen ja zum Schluss mit. Also das finde ich toll. Kommen die auch schon mal auf die Bühne? Nein, gar nicht. Das macht nur das Prinzip. Der Orchestergraben ist doch sehr schwer zu überwinden. Ja. Aber wir sind schon ins Publikum gegangen. Das Ballett will das auch nicht unbedingt. Also, da muss eine gewisse Distanz noch gewahrt werden. Ja, ihr seid ja im Grunde den die Kontakt Stars. Mir dann noch. Aber das waren schon Fäden dabei. Also da ging es ja richtig, da sind die Leute richtig ausgeflippt. Also dagegen war es heute noch. Es war gut, aber noch relativ verhalten. Also, ich glaube, das Außergewöhnlichste war direkt am Anfang die Premiere, weil ich glaube, das hat noch nie jemand gemacht in der Konstellation, halt eine Rockband mit klassischen Musikern und Ballett zusammen. Mhm. Und niemand wusste, wie die Leute darauf reagieren. Das heißt also, wir haben die Premiere gehabt und wir wussten nicht, kommt das an, kommt das nicht an. Wir hätten noch ausgebuht werden können und es ist Gott sei Dank gut gelaufen. Aber das war für uns das ein ziemlich außergewöhnliches Erlebnis zu sehen, wie Alter und Jungen friedlich zusammen draußen im Publikum rumspringt, nicht sehr theaterhaft auf ihren Sitzen bleibt und höflich klatscht, sondern die sind alle aufgestanden und haben gefeiert und für das Staatstheater sehr außergewöhnlich. Ja, und hier ist sehr konservativ, also das Publikum auch. Normalerweise ja, aber irgendwie, das Rock ist so eingeschlagen, das haben wir direkt akzeptiert. Das ist ein sehr eigenes Publikum hier in Wiesbaden, muss man sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass das Stück auch woanders erlaufen würde, 100%. Das haben wir ja schon erwiesen. Aber gerade hier ist es dann schwieriger, sehr, normal. Ja. Ja. Und was sehr schön für uns ist an dem Stück, es geht wirklich mit 12 Jahren los. Ganze Schulklassen kommen und hört mit 80 auf. Wir haben also eine ganz andere Bandbreite an Publikum bekommen als früher. Früher war das reine Rockpublikum. Mhm. Und die Kids, die hören ja heutzutage auch viel, viel Techno und Hip-Hop und eigentlich auch Computermusik. Und werden doch irgendwie hier so ein bisschen an handgemachte Musik nochmal rangeführt. Und es ist erfreulich, dass denen das gefällt. Da kann man ein bisschen stolz drauf sein. Genauso, was Ältere betrifft oder so. Also phänomenal, wenn und das ist kein Mist, wenn eine 80-jährige Frau zu einem kommt und sagt, dass ich sowas nochmal erleben durfte. Aha. Und das ernst gemeint. Und hergekommen durch Abo oder vielleicht auch durch Enkel, ne? Also, ja, klar, das ist ja, spricht sich ja auch rum. Also, geh doch mal da rein, guck dir das mal an. Mhm. Es gab mit sicher auch mal 2, 3 Leute, denen es nicht gefallen hat. Aber ich sag mal, 99,9% waren begeistert. Ja, ja. Ein deutlicher Kommentar von der älteren Dame. Ach, das war Rockmusik, das kaufe ich mir auch mal. Na okay, also dann hoffen wir mal, dass unsere Hörer auch alle Altersgruppen das genauso machen, ne? Und euch finden. Gibt's euch im Internet schon? Ja, meldet.de. Aha, also können Sie nachgucken und auch bestellen. Ich nehme an, dass die T-Shirts da auch zu haben sind. T-Shirts, CDs, alles. Ja, ja, wunderbar. www.meldet.de. Prima, ja, gut, sagen wir. Und herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, kein Problem. Tschüss. So, das war unser Gespräch mit Mallet und Sie hören schon so ein paar Rockklänge. Ich wollte Ihnen eigentlich zum Abschluss Heaven bringen und das machen wir jetzt gleich und zwar das hier. Und da fängt es sehr, sehr ruhig an. Und da können wir dann nochmal sagen, wer ist Mallet? Das sind drei Jungs aus Wiesbaden. Und da geht's, ja, wie gesagt, sehr, sehr ruhig los mit dem schönen Lied. Es ist also ein Lied von Mallet und das heißt Heaven, Himmel. Und ja, ich habe hier verschiedene CDs. Ich habe hier auch eine Adresse von Mallet. Die wohnen nämlich in Wiesbaden. Und wie gesagt, im Internet sind sie auch. Und sonst sind sie in der Wiesbadener Gegend anzutreffen. Und da könnten sie sich ja mal melden bei den netten Typen und sagen, kommt doch mal auf meine Party und spielt dort. Ich nehme mal an, dass sie im Raume, bis runter nach Spanien, wie gesagt, hören können. Und wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken, dass Mallet uns Musik zur Verfügung gestellt hat und so gesprächig war nach so einem langen Abend. Da haben sie noch draußen gestanden und haben noch Autogramme gegeben und für Fotos posiert. Und also das war wirklich toll. Und da sind noch einige mit nach hinten gekommen. Ein richtiger Fanclub hat sich da gebildet. Die CD heißt Roll Mallet Roll und dann gibt es noch eine zweite, die ich hier in der Hand habe, die heißt Shine On. Und aus der Shine On ist dieses schöne Liebeslied, was jetzt noch kurz zum Abschluss kommt. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und am Telefon hier im Studio 727 576 2234. Rufen Sie uns an. Ich darf mich noch einmal bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Mikrofon war Susanne Nielsen im Gespräch mit einigen aus dem Publikum und vor allem mit der Gruppe Mallet selbst, mit Manfred, Jürgen und Mario von der Band. Manfred Dünzel, der Gründer der Band, seit 1979 besteht Mallet. Und gesagt hat er mir, wo das herstammt, also Mallet, das ist an und für sich ein Vorschlaghammer. Also das ist was ziemlich Hartes und um Rock ging es ja auch. Und das ist schon ein guter Titel für eine Rockband. Und denen wünsche ich sehr viel weitere Auftritte, ganz, ganz viele Fans und vor allem, dass sie alle diese Band unterstützen. Vor allem in Zeiten, wo man gerade die Kunst besonders unterstützen muss. Am Mikrofon war Ihre Susanne Nielsen, an der Technik wie immer Bill Davidson und übrigens selber auch Schlagzeuger und hat eine Band und dann macht er auch sehr viel Karaoke-Abende und der Bill ist jemand, der auch in dieser Szene schon groß geworden ist. Rock Around Barock sehen Sie vielleicht irgendwo in Deutschland. Im Theater Essen ist es gelandet. Im Jahr 2020 sollte es bis Mitte des Jahres gehen. Schauen wir mal. Und vielleicht gibt es ja da Verlängerungen. Man weiß es nicht. Tschüss, ciao, Ihnen ein gutes Wochenende, bis wir uns nächste Woche wiederhören. Ihre Susanne Nielsen. Seien Sie nett zueinander. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu. Lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch.